قضيتها والصالحين. بسم الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und weiter mit Erklärung von Riyadu al-Salihin. Und wir sind bei Kapitel 39. Das letzte Mal, ich denke, wir haben schon 34 sich genommen. Hadith 207 haben wir schon. باب حق أري وصية به. قال الله: واعبدوا الله وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار القرى والجار الجنب والصائم ذي الجنب وابن السبيل ومنكم. سورة النساء 36. هذه الأكل فيكم هذه الآية، آية الحقوق العشر، الحقوق العشر، حق الله، حق الوالدين، حق المسكين، حق اليتيم، حق الجار، وحق السبيل. كل أمر سبحانه وتعالى في أولا عبادته وأولا بحقه. قل لأهل أن بعدنا كل يعني 40 بيت، هؤلاء هم الجيران. فذلك قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: والجار ذي القربى يعني الجار القريب، والجار الجنوب يعني الجار البعيد الأجنبي. قال أهل العلم: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم قريب فله حق الجوار، وجار كافر فله حق الجوار، كان قريبا فله به. الجيران له حق، حقوق واجبة، حقوق واجبة، ولهم حقوق بأن يترك بعض الأمور للجيران. وانتبه هنا، حتى لو كان الجار كافر، حتى لو كان الجار كافر، فهذا الجار الكافر له حق عليك. وحق الجار أول حق من حقوق الجار بارك الله فيكم هي ترك الإيذاء، ترك الإيذاء يعني ما تؤذيه، والإحسان إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. لذلك بارك الله فيكم، حق الجار عظيم، والله سبحانه وتعالى جعل لله حقا، للجار حقا، الله سبحانه وتعالى جعل للجار حقا. فالإنسان المسلم يجب أن يعطي كل ذي حق حقه، ومنه الجار، وهذه الآية دليل على ذلك، أمر من الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. بارك الله فيكم، كابيتل 39. Das ist Recht des Nachbarn und Empfehlung in Bezug auf ihn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة النساء im sinngemäß übersetzt, und dient Allah und stellt ihm nicht zur Seite und erweist den Eltern Wohltaten und ebenso den Verwandten, den Weißen und Armen, den nahestehenden Nachbarn und den fernen Nachbarn und dem Gefährten an eurer Seite und dem Reisenden und denen, die euch gehören. Wahrlich, Allah liebt nicht die, die überheblich und stolz, das wird in schlechter Sinne, sind. Also überheblich. Das ist erstmal die Ayah, und wie wir wissen, der Autor, rahimahullah ta'ala, der hat eine Methode, der bringt erstmal die Ayah, manchmal mehrere Ayat und manchmal auch mehrere Hadithe und dann eventuell Aussagen von den Gelehrten oder von Sahaba radhiyallahu anhu. Das geht darum, barakallahu fikum, dass wir im Islam ein Recht, wie wir genannt haben, also wir haben eine Verpflichtung gegen Nachbarn gegenüber. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah, in Surah An-Nisa, die Ayah 36, diese Ayah nennt man die 10, das wird die Ayah mit den 10 Verpflichtungen oder mit den 10 Rechten. Weil hier, es gibt die 10, die hier erwähnt worden sind, und du musst ihnen ihre Rechte geben und du bist verpflichtet. Erstmal, das größte Recht ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbetet, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dabei folgt, dann ist man gut zu den Eltern. Das sind die Rechte. Und, aber unser Thema hier ist mit Al-Jar, mit Nachbarn. Das wird das Recht von Nachbarn. Wer ist der Nachbar? Der Nachbar, das kommt von Nachbar im arabischen Jar, das ist derjenige, der sein Haus näher zu dem Haus ist. Oder derjenige, der neben dir wohnt. Und manche Gelehrten sagen, die sind 40 Häuser. 40 Häuser um dich, von jeder Seite. Und 40, 40, 40, 40. Von vier Seiten, diese 40 mal 40, 40, 40, 40. Die sind alle dein Nachbarn. Und das sind sozusagen jeweils, wie nahestehend sie zu dir sind. Das ist nahestehend erstmal. Wir haben nahestehend, das könnte man verwandtschaftsmäßig verstehen, das könnte man auch entfernungsmäßig verstehen. Und der Nachbar hat laut Koran ein großes Recht. Und natürlich, wenn dein Nachbar näher zu dir ist, das wird angenommen, dein Haus ist hier, und neben dein Haus ist direkt ein Nachbar, dann hat er mehr Recht als die anderen, die weit sind. Und die Nachbarn, die sind verschieden. Es gibt erstmal einen Nachbar, der ist Muslim, der ist von deiner Verwandtschaft, ja, und Nachbar. Dann hat er drei Rechte bei dir und du hast deine drei Verpflichtungen. Erstmal, der hat Nachbarschaftsrecht, der hat Verwandtschaftsrecht und Islamrecht. Drei Rechte. Wenn dein Nachbar nicht von deiner Verwandtschaft ist, ist nur Muslim, dann hat er zwei Rechte, Islam und Nachbarschaftsrecht. Wenn dein Nachbar nicht Muslim ist, dann haben wir entweder, der ist kein Muslim, der ist nicht von deiner Verwandtschaft, dann hat er nur das Recht von Nachbarschaft. Oder der ist von deiner Verwandtschaft, dann hat er zwei Rechte, Verwandtschaftsrecht und Nachbarschaftsrecht. So ist es im Islam. Das wird eigentlich auch, wenn dein Nachbar kein Muslim ist. Wenn dein Nachbar kein Muslim ist, aufpassen bitte. Wenn dein Nachbar kein Muslim ist, er hat auch Recht. Und das ist Nachbarschaftsrecht. Das heißt nicht, dass man denkt, ja, weil die anderen Nachbarn keine Muslime sind, dann kann ich mit ihnen alles machen, was ich will. Nein, im Islam geht sowas nicht, farakallahu'alaikum, Sachen machen. Sondern du musst ihnen auch gut sein, weil Allah das befohlen hat im Koran. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Ja, was ist das Recht von Nachbar? Zwei Themen sind das hauptsächlich. Du musst gut zu ihm sein und du darfst ihm keinen Schaden zufügen. Weder mit Wort noch mit Handlung. Du darfst das nicht. Wenn dein Nachbar mit dir Unrecht tut, dann musst du Geduld zeigen. Und wenn du natürlich wenn du nach dein Recht verlangst, dann gibt es Methoden oder da gibt es Regeln, dass du dein Recht bekommst. Im Islam zum Beispiel, es gibt Regeln, du kannst zum Richter gehen, du kannst erstmal zu ihm, mit ihm sprechen, wenn das nicht geht, dann zu einem anderen Nachbar, wenn das nicht geht, dann gehst du zum Richter und sowas, so weiter. Das ist, es gibt bestimmte Regeln, wie man Parakulofikum auch Probleme nachher löst. Und ich wiederhole nochmal, weil das wichtig ist. Einige Muslime heutzutage denken, solange mein Nachbar kein Muslim ist, dann kann ich mit ihm alles machen, was ich will. Das stimmt nicht. So was haben wir nicht. Und wenn man behauptet, ich halte mich an Koran und Sunna, dann sollte man verstehen, derjenige, der sich an Koran und Sunna hält und der die Leute zu Koran und Sunna aufruft, soll selber erstmal Koran und Sunna praktizieren. So aufpassen. وقبل أن أشرع بالأحاديث أنبه على مسألة بارك الله فيكم جزاكم الله خير أنبه على مسألة مهمة ألا وهي أننا نسمع كثيرا خاصة من الوعاظ أو من بعض الخطباء أنهم يتكلمون عن قصة ألا وهي أن النبي كان له جار وهذا الجار كان يهودي وكان هذا الجار اليهودي يضع القمامة للنبي أمام منزله زعموا وكان النبي يزيل القمامة ويسكت إلى أنه في يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد قمامة أمام بيته فسأل عن جاره فقالوا أنه مريض فطرق عليه الباب وأراد أن يزوره فقال له سبحان الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنك مريض فلذلك أردت أن أزورك فقال له كيف علمت أني مريض قال له في كل يوم أخرج أجد القمامة أمام بيتي وفي هذا اليوم ما وجدت القمامة أمام بيتي فقلت أين هو فأردت أن أرى فعلمت أنك مريض فأردت أن أزورك فقال أهذا دينك يا محمد قال نعم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكبير هذه القصة موضوعة مكذوبة لا سند لها ولا تجدها في كتاب من كتب الحديث تبي بارك الله فيكم بفور إشفايتا مخ بتزيغلش نخبة und die Hadithe, die hier sind, ich fühle mich verpflichtet, etwas zu erklären. Und zwar, wir hören viel und wir sehen das in vielen Vorträgen und leider viele, sage ich jetzt, viele Duat oder viele, die über Islam sprechen, reden immer über die Rechte von Nachbarn und dann holen sie eine Geschichte. Die Geschichte ist folgendes. Die behaupten, der Prophet ﷺ war in Medina und sein Nachbar war ein Jude. Und der Jude hat jeden Tag Müll vor der Tür des Propheten ﷺ getan. Und er wollte dem Propheten sozusagen Schaden zufügen. Der Prophet ﷺ kommt raus, der sieht den Müll, der Prophet ﷺ tut Müll beiseite und er geht weiter. Jeden Tag macht er mit ihm. Eines Tages ist der Prophet rausgegangen, er hat Müll nicht gesehen. Ich sage, was ist los? Wo ist mein Nachbar? Da hat man ihm gesagt, dein Nachbar ist krank. Der Prophet ging zu ihm und er hat ihn besucht. Er hat ihm gesagt, ich komme dich besuchen. Er hat ihm gesagt, wieso? Er hat ihm gesagt, schau mal, jeden Tag tust du mir Müll vor der Tür. Und heute hast du es nicht gemacht. Deshalb kam ich dich besuchen Der hat ihm gesagt, so ist deine Religion, O Muhammad. Der hat ihm gesagt, ja, das ist meine Religion. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir. Allah Akbar. Diese Geschichte ist erfunden. Diese Geschichte ist erfunden und gelogen. Und du findest so eine Geschichte in keinem Buch der Hadith-Bücher. So was findest du nicht. Und leider, ich meine, wir hören das so verbreitet unter den Leuten. Und natürlich, der Sinn ist schön, ja. Jemand tut Müll vor deinem Haus und du sagst ihm, okay, ich komme dich besuchen und du behandelst ihn gut. Deshalb, barakallahu fikum, erstmal, damit ihr wisst, die Juden, die haben in extra Plätze gelebt in Medina und nicht neben den Muslimen. Zweitens, barakallahu fikum, das ist das Erste. Zweitens, ich meine, wie könnten wir glauben, dass der Prophet, der Führer von den Muslimen und von Medina ist, und einer tut ihm Müll vor seine Tür. Das war eine Beleidigung für alle Muslime. Und die Sahaba könnten niemals sowas akzeptieren. Und drittens, die Juden haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefürchtet. Weil die gewusst haben, dass er Gesandter Gottes ist. Und deshalb, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Bittgebet gegen sie machen wollte, da haben sie gesagt, bitte nicht. Weil die gewusst haben, dass er die Wahrheit spricht. Deshalb, aufpassen, barakallahu fikum. Wenn du über die Rechte des Nachbarn reden willst, dann bring etwas, was authentisch ist in der Religion. Und es gibt andere Themen, die das belegen. Wir brauchen keine gelogene, erfundene, sogenannte Überlieferung. Es gibt nicht. Ich habe nach dieser Überlieferung gesucht und gesucht. Es gibt nicht. Es gibt nicht. Das ist so bekannt und du findest das nirgends. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich gehört bei einem Bruder. Ich sage, Bruder, ja, ich sage Allah, ich sage, ich habe geschrieben, ich sage, Bruder, hör auf, was ist das hier? Naja, wenn das ein Bruder ist, ist es kein Problem. Es gibt Leute, die sogenannte Gelehrten sind, die erzählen sowas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall nochmal, diese Überlieferung mit Müll vor dem Haus des Propheten ist keine Überlieferung. Es ist nicht nur erfunden und gelogen und sowas. Das ist keine Überlieferung, das ist kein Hadith, gar nicht. Aber ich weiß nicht, wer so erzählt hat und dann haben die Leute das andere. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سبحان الله أي ما يوصيه بالإحسان إلى الجار يوصيه بالصبر على الجار يوصيه بالجار فظننت أنه سيشرع في توريثه أي سينزل جبريل بالوحي ويقول أن الجار يرث من جاره لعظم حقه. يعني تصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الذي يرثك؟ ابنك الأقرب منك. فوصاه جبريل عليه السلام بالجار حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه خلاص صار من الأقرباء، صار من الناس الأقرب، مثل الولد ومثل الأخ والأخت، يعني مثل العائلة. فهكذا يجب أن يكون الإنسان معه يعني طبعا بحسبه. ما نأتي الآن ونفهم مثل هذه الأمور دائما فهم خاطئ، لا خلاص أو نولى في الباب خلاص، لا كذا. أنا في ضبط في شرعنا كيف يتعامل مع الجار. بارك الله فيكم. Das erste Hadith, was der Autor brachte, und zwar Ibn Umar und Aisha berichteten, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, Jibril عليه السلام empfahl mir so die gute Behandlung des Nachbarn, dass ich beinahe dachte, er würde ihn vielleicht zum Erben einsetzen. Das war Bukhari Muslim. Was bedeutet das? Das bedeutet normalerweise, wer bekommt deine Erbe? Wer bekommt deine Erbe? Deine Frau, deine Kinder oder deine Eltern, deine Geschwister. Das sind Leute, die so eng mit dir verwandt sind. Und Jibril a.s. kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hat ihm immer befohlen, empfohlen, dass er gut zu den Nachbarn ist. Gut zu Nachbarn ist. Gut. Der Prophet dachte, dass das in der Religion dann wird, dass der Nachbar auch einen Anteil von der Erde bekommt, weil er so nah ist. Also der kommt zu ihm, der sagt ihm, behandle deinen Nachbar gut. Sei gut zu deinem Nachbar. Und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der wird erben. Also der Nachbar erbt, der bekommt nicht von deiner Erde. Und das ist als ob. Das heißt, was ist der Sinn hier? Der Nachbar hat großes Recht. Und du bist verpflichtet deinem Nachbar gegenüber. Wa an Abi Dharr, radiyallahu anhu, qal. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Dharr, idha tadahha maraqatan, faakthir ma'aha, wa ta'ahad jiranak. يعني إذا أردت مرقة فيها شيء من اللحم فكثرها واهدي جيرانك منها اهدي الجيران منها لأن لهم عليك حق تصور حتى في الطعام طبعا اليوم إذا أعطيت لجارك أكل شو هذا خاصة هنا سبحان الله بارك الله فيكم 304 باي 100 304 ابو ذر رضوان الله عليه باي 304 باي 100 ist 309 باي 100 wir haben 5 ابو ذر رضوان الله عليه berichtet dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte oh ابو ذر Wenn du Suppe zubereitest, gib ein wenig mehr Wasser hinein und schau, ob dein Nachbar etwas benötigt. Nee, nicht so. Und, okay. Eine andere Version lautet, mein Freund, der Prophet s.a.w. wies mich an. Wenn du Suppe zubereitest, gib viel Wasser hinein und dann schau, wie es der Familie deines Nachbarn geht. Und gib auch ihr davon, mit Gutem natürlich. Nicht, dass du ihm davon gibst und dann am nächsten Tag, ich habe dir doch gegeben gestern Suppe, ja? Und heute machst du mit mir das. Möge Allah das bewahren. Das heißt nochmal, auch Essen kannst du deinem Nachbar schenken. Aber aufpassen in Deutschland. Aufpassen in Deutschland, ja? Du gibst heute deinem Nachbar etwas von Essen, der schmeißt das in den Müll. Weil die das nicht wissen. Aber was will er von mir? Und ich denke mal, ja, dein Nachbar ist schwul und du gibst ihm zu dem. Überleg dir, ja? Lass er den Gebach, du. Mach mal, kommt hin, du. Na, denk mal, dass du gut bist, ja. Aufpassen, Barakallahu fikum. Ich meine, man muss auch... Barakallahu fikum. Man muss auch die Lage verstehen. Man muss die Lage verstehen. Ich meine, heutzutage, wenn wir zum Beispiel Opferfest haben, ja, und du willst, ich habe das gemacht mit meinen Nachbarn. Ha? Ich habe das gemacht, als wir geschlachtet haben, dann habe ich ein Stück Fleisch genommen, ich habe das ein bisschen paart und ich bin zu ihnen gegangen. Die geklingelt bei ihnen. Ich habe das gemacht. Geklingelt. Ich habe gesagt, hallo, wer? Ich habe gesagt, ich. Ah ja, ich komme jetzt so. Natürlich, das war für sie. Das war für sie wirklich wie eine Überraschung. Ich habe gesagt, schauen Sie mal. Ich sage, ich habe eine Frage. Essen Sie Lammfleisch? Dann so, einige haben gesagt, oh, nee. Und einige haben gesagt, ja. Gar kein Problem. Warum? Ich habe gesagt, schauen Sie mal. Bei uns gibt es ein Fest und wir schlachten bei uns. Und wenn wir schlachten, dann geben wir die Nachbarn etwas von diesem Fleisch. Und ich habe geschlachtet heute und ich möchte Ihnen Fleisch schenken. Wollen Sie annehmen? Dann sagt gerne einige. Und einige haben gesagt, nein, danke, das ist schön von Ihnen, aber wir essen kein Fleisch. Und einige wollten nicht. Hier musst du mit den Leuten sozusagen, du musst wissen, wie du mit ihnen umgehst. Ja? Weil einige, die verstehen das nicht. Überlege dir, ja, du nimmst ein Lamm, und dann machst du deinen Kofferraum und dann sehen sie einen Kopf und so, was werden sie denken? Oder Fleisch und das kommt Blut. daraus und die sehen, dass du die mit deinem Bart so. Aufpassen, Barakallahu fikum. Da muss man die Lage verstehen mit den Leuten. Ich meine trotz, dass diese manchmal vielleicht die schmeißen das weg. Wenn du das weißt, dann gibt das jemanden, der mindestens das benutzt. Aber das ist, da kann man das machen. Deshalb heutzutage, ich meine, wenn du Essen kochst und sowas, viele werden das auch annehmen. Und das ist gut. Da sagen manche Leute, nein, das bringt nichts. Die Leute haben ihr Essen. Nein, die Leute auch haben zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ihr Essen gehabt. Aber er hat gesagt, das ist eine Geste. Und wenn jemand dir etwas gibt, oder du selber jetzt, überlege dir, ja, jemand kommt zu dir und sagt, ja, das ist ein Geschenk für dich. Wie, wenn der auch dir vielleicht ein Geschenk für 5 Cent gibt, du siehst das groß, du sagst, ja, der hat an mich gedacht. Und wenn man ihnen dann sagt, weil sie meine Nachbarn sind oder weil bei uns im Islam die Nachbarn haben einen Vorrang, und da muss man ihnen gut behandeln, dann ist das anders. Die überlegen sich, ja warum? Warum machen sie das? Mindestens diese Überlegung. Das ist Barakallahu fikum, das was ich empfehle, Wallahu ta'ala ala ala. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila, man ya Rasulallah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. الذي لا يأمن جاره بوائقه. بارك الله فيكم. هنا البوائق بمعنى الظلم والغدر والخيانة والعدوان. فلا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، وفيه دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، فلا يسمع ما يزعجه ولا يقلقه ولا يفعل مثل هذه الأمور. في بعض الناس يظن أنه يعني يطيع الله سبحانه وتعالى بحيث أنه مثلا في الليل يشعل الراديو أو التلفزيون ويرفع الصوت، يا سبحان الله، يرفع الصوت بحيث يؤذي الآخرين، يقول كفار حتى لو كانوا كفارا ما يجوز للإنسان أن يؤذيهم. بارك الله فيكم. ما معنى هنا والله لا يؤمن؟ انتبه، لا يؤمن هذا نفي للإيمان، ليس معناه أنه صار مو مسلم، إنما لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمان الإنسان الذي يؤذي جاره، لا يكمل إيمان الإنسان الذي ما يأمن الجار منه الخيانة والغدر. لأنه المسلم صاحب أخلاق والمصاحب أخلاق، هذا لا يكتمل إيمانه. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه يبلي فضلس الكوفي صلى الله عليه وسلم ذاكت باي الله إغلاب نيشت باي الله إغلاب نيشت باي الله إغلاب نيشت. Er wurde gefragt, wer o Gesandter Allahs? Er sagte, einer, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Die Version bei Muslim lautet, derjenige wird nicht im Paradies eintreten, dessen Nachbar nicht sicher ist von seiner Bosheit. في رواية أخرى، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني الشر، das bedeutet Bosheit, das bedeutet das Schlechte. Und subhanallah, das bedeutet, was bedeutet hier والله لا يؤمن؟ Er glaubt nicht. Das heißt nicht, dass die Person kein Muslim ist. Aufpassen! Weil einige Leute, die den Islam nicht verstehen, barakallahu fikum, die denken, der Prophet sagt, er glaubt nicht, die sagen sofort, der ist kein Moslem geworden, er ist vom Islam ausgeschlossen. Und solche Leute, die sind Katastrophe, die verstehen gar nicht. Der Prophet meint hier, er ist nicht vollständig im Glauben, sein Glaube ist nicht vollkommen. Derjenige, der schlecht zu seinem Nachbar ist, das heißt, was bedeutet schlecht zu ihm? Das heißt, man stört ihn, man beschimpft ihn, man macht ihm Schlechtes. Subhanakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ein Muslim muss das wissen. Wenn ein Muslim richtig Gläubiger ist, dann macht er sowas nicht. Weil sein Iman ihm sagt, Allah sieht dich. Und Allah hat dir befohlen, gut zu den Nachbarn zu sein. Deshalb, du darfst das nicht machen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das heißt nicht, er ist kein Muslim, sondern das heißt, das ist Nafi Kamal Iman. Das bedeutet, sein Iman ist nicht vollständig, derjenige, der schlecht zu seinem Nachbar ist. Weil schlecht zu Nachbar ist Sünde. Und durch die Sünden wird dein Iman nicht vollkommen, sondern der wird schwächer. Das ist die Sache. Dann man das versteht. Barakallahu fikum. Shakallahu khair. وعن أبي هريرة كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا أو فرسا شاه. ما معنى فرسا الشاه؟ هو الحافر، الحافر ليكون للشاه يعني رجلها، الرجل الغضروف الذي يكون في الرجل، يعني ما في شيء لحم أصلا، فهذا هو. لا تحقرن من المعروف شيء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، يعني الجارة تهدي جارتها ولو هذا الأمر من الشاه اللي هو الغضروف الذي يكون في قدم في رجل الشاة. وهذا فيه بارك الله فيكم أنك تستطيع تهدي جارك حتى ولو شيء قليل. بارك الله فيكم. ده قفيت صلى الله عليه وسلم سيلته انت صام فيها ديس حديث شون بقهر تسويت اين اوف خون ده مسلمين يزول دس نيت كلاين زين دس اين فخو ihre Nachbarin, ihre Nachbarn, auch etwas schenkt, wenn das auch das Knorpel von den Füßen von einer Ziege ist. Knorpel im Fuß einer Ziege, das bringt nicht. Es gibt kein Fleisch drin und so was. Das wird nicht, dass man denkt, das ist nicht. Doch, du kannst etwas schenken und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von dir. Und das ist der Beweis, dass man gut zu der Nachbar sein zu Nachbarn sein sollte. وطبعا هذا الحديث مرت معنا. وعن أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وروي هذا عند البخاري ومسلم وروي خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة عن هذه السنة اللي هي أنه لا يمنع أن يضع في جداره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار فإنك لا يحل لك أن تمنع جارك من أن يفعل ذلك لا تفعله. فقال لهم ما لي أراكم معرضين عن هذا عن هذه السنة بارك الله فيكم. الجار له حق عظيم. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith ist auch von Abu Huraira. Der berichtete, dass der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sallallahu alaihi wa sallam, lasst keinen Nachbarn seinem unmittelbaren Nachbarn verbieten, Dachsparren an der eigenen Wand zu befestigen. Abu Huraira fügte hinzu, warum sehe ich, dass ihr euch nun von dieser Sunna abwendet? Bei Allah, ich werde dennoch damit fortfahren, dies zu verkünden. Das ist bei Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith? Barakallahu fikum. Das Hadith bedeutet, du hast eine Wand oder einen Zaun und dein Nachbar will so eine Decke bauen und er will dort Holz an deinen Zaun befestigen. Du darfst ihm nicht sagen, nein. lass ihn das machen. Weil das Unterstützung für den Nachbar ist. Das wird dich nicht stören, dass er das macht, sondern das ist Befestigung eher zu deinem Zaun. Weil wenn er Decke macht, dann muss er das befestigen auch von der anderen Seite, dann ist dein Zaun auch befestigt. Natürlich heutzutage sollen wir das anders sehen. Nee, nicht so einfach. Also, manchmal ist dein Zaun nicht so stark oder da kann man nicht drauf Holz machen und so weiter. Aber das heißt allgemein, wenn dein Nachbar deine Hilfe braucht und du kannst ihm etwas geben, du kannst ihn unterstützen, dann mach das. Das ist kein Problem. Wa Abi Hurairah kadhalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت اتفق عليه. والحديث الذي بعده عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري نفسه. هذا الحديث معروف مشهور بارك الله فيكم وهذا مر معنا. أبو هريرة überliefert, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll seinem Nachbarn nicht schaden. Und wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll einen Gast großzügig behandeln. Und wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll Gutes sprechen oder schweigen. Das war Bukhari Muslim. Abu Shuraih al-Khuza'i überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll einen Nachbarn gut behandeln. Und wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll seinen Gast großzügig behandeln. Und wer an Allah glaubt und an den letzten Tag soll Gutes sprechen oder schweigen. Das ist bei Muslim und Al-Bukhari hat etwas davon überliefert. Diese Überlieferung ist sehr bekannt. Wir haben das ein paar Mal erklärt. Das geht hier darum, für uns jetzt, um zwei Hauptwörter. Du darfst deinem Nachbar keinen Schaden zufügen und du musst gut zu deinem Nachbar sein. Das ist Recht Allahs. Vergiss mal, wer dein Nachbar ist. Das ist deine Verpflichtung. Allah sieht es. Manche Leute denken, ich kann alles machen, wie ich will, aber Allah sieht dich doch. Und wenn du schlecht zu deinem Nachbar bist, du bist schlecht zu deinem Nachbar, aber was ist mit Allah? Und deshalb, barakallahu fikum, diese Überlieferungen, die sind für uns als Leitschnur, als Rechtleitung, damit wir wissen, wie wir mit den Leuten umgehen. Das heißt nicht auch, dass wir alles aufgeben und alles vergessen, nein. Aber das heißt, man sollte die Lage richtig verstehen. Kann ich Geduld zeigen? Geduld. Kann ich kein Geduld zeigen? Zeige ich kein Geduld. Aber wie behandle ich meinen Nachbar? Das ist die Frage. Prinzipiell kein Schaden zufügen, gut zu Nachbar sein. Zu allen Nachbarn? Nein. Es gibt manche, die was anderes sind. Es gibt Nachbarn, die dir Schaden zufügen. Und wenn du sie nicht sozusagen stoppst und wenn du ihnen keine, sage ich jetzt, keine Grenzen, keine Schranken einsetzt, dann machen sie mit dir alles. So aufpassen, barakallahu fikum, weil einige Leute denken, durch diese Hadithe, mein Nachbar kann mit mir alles tun. Manche Leute werden das ausnutzen und missbrauchen. Nein, das ist jetzt mit einem Nachbar, zum Beispiel, ein Nachbar, der grüßt dich, der behandelt dich gut und so weiter, dann hast du mit ihm kein Problem. Aber der andere, wenn du rausgehst, der beschimpft dich. Der will zum Beispiel, der schmiert was auf deine Wand. Der macht immer Musik laut, absichtlich. Du sagst ihm, bitte, wir sind Nachbar. Mach das nicht. Mach der Probleme, dann ruf mal Polizei an. Der verdient das dann. Aber nicht bei jeder Situation. Nicht bei jedem Nachbar. Du manchmal zum Beispiel, der meint etwas, du verstehst das nicht. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, auch die Lage betrachten. Nochmal, wir haben keine Scheuklappen in unserer Religion. Diese Scheuklappen haben wir nicht. Und Aisha radiallahu anha qalat, قلت يا رسول الله, إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. عائشة رضي الله عليها überliefert, ich fragte den Propheten صلى الله عليه وسلم, O Gesandter Allah, ich habe zwei Nachbarn, wem soll ich etwas schenken? Er antwortete, dem Nachbarn, dessen Tür näher an deiner Tür ist. Das ist wer am nächsten ist zu dir. Nicht am weitesten, sondern am nächsten zu dir. Und das ist eigentlich klar. Das letzte für heute, barakallahu fikum. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره وحق الجار إذا قمت به فهو إيمان إيمان انتبه إيمان فكلما أديت حقوق جارك حتى لو ظلمك فأنت الذي تعلو رفعة عند الله سبحانه وتعالى ويكون لك الأجر. Ibn Umar radhiyallahu alayhi sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der beste Freund aus der Sicht Allahs des Erhabenen ist derjenige, welcher seinen Gefährten am besten behandelt. Beste Nachbar aus der Sicht Allahs subhanahu wa ta'ala oder bei Allah subhanahu wa ta'ala des Erhabenen ist derjenige, welcher seinen Nachbarn am besten behandelt. Das heißt, das ist bei Tirmidhi und das Hassan, diese Überlieferung. Das heißt, Barakallahu Fikum, wenn du einen Nachbar hast und du behandelst deinen Nachbarn gut, dann bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Nachbar auch nicht gut zu dir ist, aber du musst gut zu ihm sein, du musst Geduld zeigen, weil das dein Iman stärkt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dass wir gut zu Nachbarn sind und dass der Nachbar Recht hat. Deshalb, wenn du deinen Nachbarn ihre Rechte gibst, dann bestätigst du, dass du an Allah glaubst und dass du dein Iman praktizierst. Abgesehen davon, wie dein Nachbar zu dir ist. Weil du mit Allah hier handelst, nicht mehr mit der Person. Das heißt, wenn du dann deinem Nachbarn sein Recht gibst, dann praktizierst du deine Religion hier. Und du wirst dafür belohnt. Und du bist, Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihm. Du bist gut. Und du bist der Beste, weil du der Beste zu deinem Nachbar bist. Sabarakallahu fikum, aus diesen Hadithen muss der Muslim sich nur die Frage stellen, wie bin ich zu meinem Nachbarn? Und die sind nicht ein und zwei und drei. Also die Leute, die um dich leben. Und hier in diesem Land, wir haben die meisten Nachbarn von uns, die sind keine Muslime. Aber die sehen in uns den Islam. Oder die sehen in uns den Islam. Und wenn wir schlecht sind, dann denken sie, der Islam ist schlecht. Und subhanallah, wir leben heute im Dorf. Heute, wir leben im Dorf. Wir leben nicht mehr in dieser großen Welt. Die Welt ist nicht mehr groß geworden. Nach Internet und nach diesen Fortschritten, dann sage ich jetzt technischen Fortschritt, da gibt es alles, ja. Und überlege dir, wenn dein Nachbar gut von dir erzählt, oder manchmal auch schlecht, aber wenn sie schlecht erzählen, und du hast das nicht getan, dann bekommst du Hasanat, inshallah, von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du gut bist und die erzählen von dir gut, die sehen in dich dann, oder in dir, die sehen den Islam. Aber wenn sie sehen, zum Beispiel ein Muslim, der trinkt Alkohol und wal'iyadu billah, der beschimpft die anderen und der schlägt und der klaut von ihnen und der behandelt sich schlecht und so, sagen sie, das ist der Islam. Und wenn sie sowas hören, zum Beispiel diese Nicht-Muslime, dass der Muslim so sein sollte, dann sehen sie, wal'iyadu billah, dann sind sie in Zwiespalt. Die wissen nicht, die Religion sagt sowas und der macht sowas. Ach, was ist das von Heuchlerei? So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, ist es wichtig, dass man gut zu den Nachbarn ist und es ist wichtig, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schenken, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen auf dem Weg des Islam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma al-Nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. Nochmal, ich habe das am Anfang des Unterrichts gesagt, ich wiederhole nochmal. Ab morgen beten wir Isha-Gebet hier in der Moschee 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, nicht 19 Uhr, 19.30 Uhr. Und der Unterricht fängt dann unmittelbar nach Isha-Gebet. Das wieder, ich könnte sagen, wegen auch Brüder und Schwestern im Internet, ungefähr 19.45 Uhr. Und das dauert maximal eine Stunde. Ich werde sagen, 45 Minuten bis eine Stunde. Das heißt, wie diese Zeit sind wir, inshallah, dann fertig. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد Es gibt kein Teil. Es gibt kein Teil von, als ob, habe ich gesagt, als ob der Nachbar Erbe nehmen würde. Aber es gibt keinen Anteil für den Nachbar von der Erbe. Gibt es was zum Thema? Na? Was ist, wenn Nachbar der Kafir ist? Ja. Und er sagt, seine Muslim, wenn er stirbt, und er will jetzt Erbe auch schenken. Das geht. Nicht Erbe. Testament. Erbe. Er sagt ihm, schau mal, du bist mein Nachbar, und wenn ich sterbe, dann werde ich dir mein Auto hier überlassen. Es ist kein Problem. Der soll das ihm schreiben, kein Problem. Barakallahu fikum, der Bruder stellt eine Frage, das ist gut. Es gibt solche Nachbarn. Der sagt,